ein gesellschaftswissenschaftliches Symposium über die Metalletten von Goryeo, die in Manmolde in Gaesong ausgegraben wurden, und über ihre kulturgeschichtliche Bedeutung fand am 19. Mai im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Daran nahmen die Mitarbeiter, Lehrer, Forscher, Lektoren, Journalisten und Redakteure der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Pflege des nationalen Erbes und Massenmedien teil. Die Redner erläuterten den Verlauf der Ausgrabung von 4 Metallettern in Manolde, Ruine des Königsschlosses von Goryeo in Gaesong, im vergangenen April und argumentierten, dass die Lettern aus der Zeit vom Staat Goryeo sind. Nun sei man in der Lage, so die Redner, die Schatzkammer des koreanischen nationalen Erbes um ein Stück weiter zu bereichern und die Studie über die Formen, Arten, Materialqualität, Schriftarten und Gussmethoden der Metallettern im breiteren Umfang zu unternehmen. Es wurde auch die große kulturgeschichtliche Bedeutung der neu gefundenen Metallettern interpretiert.